1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Oh je. Liebe Leute, wir sind 6 Minuten zu spät. Ja, 6 Minuten. Bitten, das zu entschuldigen. Aber nun sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid und auf uns gewartet habt. Wir haben heute eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ja, und der erste Anrufer ist Christian und der Christian ist 38. Hallo Christian. Ja, das stimmt. Ich bin 38 Jahre alt und lebe in Berlin. Das ist sehr schön. Alles perfekt. Ja, alles perfekt. Gute ja. Voraussetzungen. Um was geht's? Ja, also ich hatte heute einen sehr speziellen Tag. Ich muss da ein bisschen ausholen. Und zwar bin ich als 12-jähriger Junge sexuell missbraucht worden von einem Religionslehrer. Mhm. Sich so mein Vertrauen erschlichen hatte. Der war mein Religionslehrer von der 1. bis zur 3. Klasse auf der Grundschule. Mhm. Und ich hatte ein sehr schwieriges Elternhaus und der hatte damals schon irgendwie so eine kleine Affinität zu mir. Ich habe das als Kind schon gemerkt. Mhm. Und als ich dann auf der Oberschule war, 7. Klasse, da war ich Ende 12, bin ich dem auf dem Fußweg zur Oberschule begegnet. Also er ist mit dem Auto angehalten. Ja. Fuhr auch einen ähnlichen Wagen wie mein Vater damals und ich dachte, das wäre jemand, der nach der Straße fragen wollte. Mhm. Und bin hin und auch naiv, wie man halt als 12-Jähriger ist. Und dann sagte er, ob ich nicht der und der wäre. Hast du ihn nicht gleich erkannt? Bitte? Hast du ihn nicht gleich erkannt? Ich hielt ihn für einen anderen Lehrer. Also ach so. Ich habe den nicht wirklich gleich erkannt. Mhm. Er sagte dann, wer er ist und da war mir dann klar, ich habe mich auch tierisch gefreut. Also weil ich den gut in Erinnerung hatte und ich hatte mir auch immer vorgenommen, den mal in der Grundschule zu besuchen. Mhm. Dann hat er also mit mir so ein Smalltalk-Gespräch geführt, also auch einfach sehr freundlich war das alles. Mhm. Und das war so zur Weihnachtszeit und meinte dann, ob er mich dann an dem Tag, wenn er dann Feierabend hat an seiner Grundschule, ob er mich dann von der Schule abholen könne. Mhm. Dies ist dann auch passiert. Mhm. Dann stellte sich heraus, dass die Religionslehrerin von der Oberschule den kannte und den mal als Praktikant hatte. Der war damals ungefähr, ich glaube, der war 37 und ich war Ende 12. Ja, okay, und dann hat er dich abgeholt. Dann hat er mich abgeholt. Was ist dann passiert? Naja, also der hat das ziemlich schlau gemacht. Der hat dann also mit dieser Religionslehrerin von der Oberschule dann noch so ein Gespräch geführt. Die war dann sehr glücklich, dass sich da mal jemand sich meiner annimmt, weil ich immer so auf der Suche nach einem Vater damals war. Ich hatte den selten gesehen, der war auf See. Mhm. Und das hat er ziemlich klug gemacht. Also ich wollte ein Weihnachtsgeschenk von meiner Mutter kaufen, der ist er noch mitbekommen, hat mich noch beraten und sowas. Achso, das ist ja nicht dann sofort an dem Tag passiert, sondern später. Doch, das ist an dem Tag passiert. An dem Tag passiert. Ja, achso. Ja, das ist jetzt erzähl mal, was dann genau passiert ist. Naja, also ich habe das Weihnachtsgeschenk gekauft und dann wollte er noch mit zu meiner Mutter, also hat mich dann ins Auto gesetzt. Wir sind dann zu meiner Mutter gefahren. Zu dem Zeitpunkt waren meine Eltern schon geschieden und ich lebte alleine bei meiner Mutter, mein Bruder lebte bei meinem Vater und die haben dann auch sich ganz nett unterhalten. Also die hatten da wirklich nette Gesprächsthemen und so. Also er hat sich mit deiner Mutter unterhalten? Ja, ja. Ja. Wann ist denn dann was passiert? Naja, er hat dann nach dem Gespräch mit dem Elternhaus, ist der dann mit mir, hat er mich ins Auto gefahren, hat mich noch gefragt, ob er mir einen christlichen Film zeigen wolle, ja. Bei sich zu Hause? Ja, ja. Mhm. Und hat mich dann mitgenommen, in dem fast baugleichen Wagen, den mein Vater auch fuhr. Und sagte schon im Auto sowas wie, naja, dein Darm ist schon zeugungsfähig und sowas. Mhm. Ich habe mir irgendwie, das war mir komisch, aber nicht so komisch, dass ich da jetzt raus wollte aus dem Auto. Ich dachte einfach, der will mich aufklären. Machen wir es mal jetzt nicht zu ausführlich. Ja, okay. Es ist also, dann zu Hause bei dem Mann passiert. Er hat mich vergewaltigt, also radikal. Also er hat mich hat Whisky hingestellt, Scotch und so Sachen hat mir das Leben des Brian vorgespielt von Monty Python. Mhm. Und hat sich da versucht, mein Vertrauen mit zu erschleichen. Also es kam zu einer Vergewaltigung. Ja, er hat mich, ich sollte meine Mutter anrufen, das war dann auch alles noch sehr nett. dass ich da woanders übernachte, also bei dem Lehrer, und dann hat er mich in der Nacht dann in seinem Bett dann vergewaltigt. Hast du es am nächsten Tag deiner Mutter erzählt? Nein, also nein. Ich bin am nächsten, ich habe da auch noch übernachtet, ich war da völlig in Ohnmacht, völlig paralysiert und... Weil du auch sehr besoffen warst? Bitte? Weil du auch sehr angetrunken warst, weil er dich ja... ja, ich habe als Ferien natürlich kaum was vertragen. Natürlich, da, ja. Also meine Mutter hat das nicht gemerkt. Mhm. Die war da auch recht unreflektiert, was sowas betraf. Mhm. Und das Ding eigentlich ist, dass ich dann erst mit 17 angefangen habe, darüber zu sprechen. Mhm. Ich hatte lange Zeit ganz große Schwierigkeiten, mich davon zu distanzieren. Einerseits, weil ich dachte, ich bin auch ein bisschen Täter, weil ich das zugelassen habe. Mhm. Das war das eine. Und das andere war, ich hatte unwahrscheinliche Scham. Natürlich, ja, ja. Das war mir sehr... Also nicht natürlich, sondern das hört man immer wieder, dass das Opfer von solchen Delikten dann eben sich so sehr schämen oder auch das Gefühl haben, dass sie selbst schuld sind. Was ist konkret der Anruf, der Anlass deines Anrufes heute, Christian, bei mir? Also er ist verurteilt worden vom Amtsgericht, vom Landesgericht zu 3 Jahren auf Bewährung. Wie alt warst du, als du ihn angezeigt hast? 17. Dann sind wir zum Superintendenten mit dieser besagten Religionslehrerin. Er ist suspendiert worden. Und dann ging das alles ganz schnell. Also er ist dann vom Amtsgericht dann verurteilt worden zu 3 Jahren und dann ist er in Revision gegangen. Also er hat auch alles abgestritten, hat mich als absolut schlimmsten Menschen, den man sich vorstellen kann, da vor Gericht deklariert. Das fand ich ganz schlimm. Ich bin dann auch rausgegangen, ich habe das kaum ausgehalten. Das macht das Ganze ja noch viel schlimmer. Ja, und gibt es einen Anlass, weswegen du mich heute anrufst? Ja, ich habe halt ein bisschen ausholen müssen, damit ich das erklären kann. Der Anlass ist, ich wollte zum Zahnarzt gehen und der ist schräg gegenüber von dem Haus, wo der lebt, seit seiner Geburt, wo das auch passiert ist. Und als ich um die Ecke gehe, kommt der mir entgegen. Mhm. Ich habe den seit den Prozessen nicht mehr wiedergesehen. Mhm. Ich dachte, dass ich wusste, da war so in Sekundenschnelle alles an Bildern da, alles Wie hast du reagiert? Ich habe ihn angesprochen, ob er nicht der Herr sonst was wäre. Mhm. Und er meinte ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ich habe ihn also gesiezt erst einmal. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn wisse, wer ich denn wäre. Mhm. Und dann meinte er ja, er wisse, wer ich wäre und er wisse auch, wo ich hingehöre. Weil ich damals eine Lebenskrise bekommen habe und kurz, weil ich in die Psychiatrie musste, um das überhaupt alles auszuhalten. Ja, und das war gleich seine erste Reaktion. Ich der weiß, ist noch weitergelaufen, er hat mich gar nicht angeguckt und hat dann dabei gesagt... Moment mal. Das ist schon heftig, wenn er sagt, ich weiß, wer Sie sind und ich weiß auch, wo Sie hingehören. Das ist ja eine heftige Diskriminierung gleich. Ja, warte mal ab. Also das drehte sich dann. Und zwar... da hörte eine Frau zu, die versuchte mal zu intervenieren. Also man hat mitbekommen, dass mir das alles... Ich habe ihn also zur Rede gestellt und habe gesagt, also dann habe ich ihn nämlich geduzt. Manchmal ist die Du-Form besser, um sich da besser rüberzubringen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du bist doch pädophil. Ich meine, wieso ziehst du mich da vor die Gerichte, wenn du ganz genau weißt, dass das stimmte? Und dann meinte er ja, na und? Ich bin halt pädophil, so in der Art, ja. Mhm. Hat das jemand anders gehört? Ja, die Frauen haben mich, diese zwei Frauen, die stehen geblieben sind, die eine meinte, lass sein, es bringt gar nichts. Ist es denn noch weiter eskaliert? Na, eben nicht, es hat sich dann gedreht. Also, was heißt gedreht? Ich habe ihn geschubst und ich habe mich gewehrt. Ich hatte mir immer mal gewünscht, wenn ich den sehe, dass ich den richtig auf die Schnauze haue. Aber ich habe so gewehrt hast du dich ja nicht, du hast ihn angegriffen. Ich habe ihn angegriffen. Mhm. Das ist schon wehren. Also dafür, dass ich da jahrzehntelang halb beziehungsunfähig war und ich habe ja auch immer Täter angezogen, das kommt ja noch dazu. Also die jahrelangen Beziehungen, die danach kamen, das... Okay, aus deiner Sicht, du bist ja aufgeregt, ne? Ich mag das schon. Ja, das war ein schwieriger. Du bist extrem aufgeregt. Was hast du genau gemacht? Du hast ihm eine gelangt, oder was? Ja, ich habe es versucht. Ich habe ihn an einer Schulter getroffen und dann ist er sind wir um so einen Fahrradständer rumgerannt. Das Ding war aber, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Nee, sag erstmal fertig, damit wir es verstehen. Du hast ihm eine gelangt, ihr seid rumgelaufen und ist er dann weggegangen? Nein, er schrie zu dieser Frau, rufen Sie die Polizei, und die meinte dann, das mache ich ganz bestimmt nicht. Wie löste sich die ganze Situation dann auf? Er taumelte so zur Seite und sagte wortwörtlich, ich entschuldige mich dafür, und ging taumelnd weg. Das war's dann? Ja, obwohl er vorher ja dann sagte, die Lüge. Und das Ding war eben... Aber er hat gesagt, ich entschuldige mich dafür. Er entschuldigt sich dafür. Mhm. Und dann fing eigentlich so ein Prozess in mir an. Mhm. Also ich bin dann nach Hause gefahren, ich war erst ein bisschen paralysiert, dann war ich mir völlig unsicher. dann habe ich das mal so durchdacht und als ich zu Hause war, habe ich gedacht, jetzt bist du eigentlich rehabilitiert, ja. Mhm. Also irgendwie, dann, ich war nicht mehr so sauer, ich hatte über Jahrzehnte lang so ein Gefühl von Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit. Ja. Und ich habe so jetzt das Gefühl, und ich hoffe, das hält an, dass ich habe so das Gefühl, ich habe ihn verziehen, ja. Mhm. Also ich zumindest ist die Sache, ausgeglichen, verziehen. Ja, vielleicht nicht, ja, aber es ist jetzt so. Ja. Das war das so ein ereignisreicher Tag heute für dich. Ja, also aber ich glaube, es hat was gebracht. Also sexueller Missbrauch ist ja immer eine offene Wunde, die ist ja täglich da. Absolut, also, absolut, ja. Und ich habe da auch immer mit mir zu kämpfen gehabt und ich habe erst mit Anfang 30 dann auch wirklich arbeiten können, auch regulär und auch eine Ausbildung dann erst gemacht und bin dann in den Beruf reingekommen. Früher ging das alles gar nicht. Also ich hatte größte Schwierigkeiten durch diese Situation. Hast du denn... Wie ist es heute? Hast du ein entspanntes Verhältnis zur Sexualität? Ja, das ist das Schwierige. Also ich, die längste Beziehung, die ich hatte, ging ein Jahr lang. Ich bin ein absoluter Beziehungstyp und auch ein Familientyp. Zum Glück muss ich sagen, wenn ich das noch sagen darf, mit 11 wusste ich schon, dass ich auf Männer stehe. Das muss ich sagen. Ich glaube, das war mein Glück. Wäre ich heterosexuell gewesen, wäre es mir wesentlich schlechter gegangen, glaube ich. Also das habe ich mir immer so gesagt. Ich habe mir das auch mal vielleicht ein bisschen schön geredet, so, ja. Aber wobei ich kaum glaube, dass das ein Unterschied ist, ob man, also welche sexuelle Orientierung man selbst hat, wenn so etwas Schlimmes passiert ist. Ich glaube, das ist dann gleichermaßen schlimm und furchtbar für das Opfer. Ja. Christian, du bist sehr aufgeregt, das merke ich, und das kann ich auch gut verstehen. Wenn einem sowas widerfahren. Nee, das ist schon völlig in Ordnung. Wenn man sowas erlebt hat, das wühlt einen ja auch völlig auf. Das ist heute passiert und das wirkt ja jetzt noch nach. Ich möchte gerne, weil du weißt, wir haben ja hier so einen zeitlichen Rahmen, möchte gerne dir noch anbieten, dass du mit meiner Psychologin jetzt ein paar Worte oder ein paar mehr Worte sogar sprichst. Dankeschön. Sehr gerne. Christian, dann bitte ich dich aufzulegen und die Elke ruft dich gleich an. Danke. Ja, okay, alles Gute, Christian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, unter der uns hier kostenfrei erreicht. Und hier ist die Jenny und Jenny ist 20. Hallo Jenny. Hallo. Hallo. Um was geht's denn? Ja, also ich bin mit meinen 20 Jahren verheiratet schon. Sehr jung. Ja, ich weiß, ich habe schon bei dir schon mal angerufen und ist schon länger her, also es war schon letztes Jahr. Ja. Darf ich dich vielleicht mal bitten, deinen Ton abzudrehen? Was für ein Ton? Vom Radio, vom Fernseher, weiß ich nicht, was du da anhast. Ach so, nee, ich bin draußen. Ach so, du bist draußen. Ach so, ich höre irgendwelche... Ah ja, okay, alles klar. Ja. So, verheiratet. Seit wann verheiratet? Dieses Jahr am Tote. Ja. Und ja, es war halt recht früh auch und ich habe das also jetzt selber schon gemerkt. Mhm. Und ja, ich habe meinen Mann also auf komische Weise auch anders kennengelernt. Auf komische Weise anders kennengelernt? Ja, also ich habe ihn jetzt nicht jetzt so auf normalen Wegen kennengelernt, also nicht über das Internet oder ja, wo man halt weggeht. Toll. Ich habe ihn halt so über ein Blind Date, also über Telefon kennengelernt. Das ist so ein eine Art Telefonchat, wo man halt privat telefoniert. Hast du da Telefonsex angeboten oder was? Nein. Es gibt halt so eine Art Chat. Ja. Und wie soll ich das erklären? Also. Ja, okay. Über sowas habt ihr euch kennengelernt. Ja, genau. Ja. Und wir haben auch sehr recht früh geheiratet. Also wir sind letztes Jahr am 10.10. zusammengekommen. Ihr seid am 10.10. letzten Jahres zusammengekommen. Ja, und genau. Habt am 2.2. in diesem Jahr geheiratet. Ja, genau. Du lieber Gott, warum? Ja, er hat mir halt auch einen Antrag gemacht und... wie alt ist er denn? Also er wird jetzt 22 dieses Jahr im September. Ja gut, er macht einen Antrag, aber warum heiratet man denn so schnell? Gibt's ja gar nicht. Es sind halt viele... wie soll ich erklären? Er hat auch mitbekommen, ja, ich habe noch keine Ausbildung oder dessen... eine Arbeit gehabt damals und ich habe damals so gesehen Arbeit gehabt und soll ich erklären? Ich verstehe es nicht, warum du ihn geheiratet hast so früh. Ja, okay, so egal. Halt bist du jetzt glücklich heute? Nein. Also ich habe ihn damals rausgeschmissen, auch so gesehen. Wann hast du ihn rausgeschmissen? Das war vor 2 Monaten ungefähr, 2, 3 Monaten. Aus eurer gemeinsamen Wohnung? Genau, genau. Warum? Weil er mich geschlagen hat. Mhm. Und ja, es war, wissen halt nicht so viele. Hat nur mein bester Freund, bester Kumpel auch. Mhm. Und ja, es war halt... Sag mal, wo bist du da eigentlich? Das irritiert mich so, diese Geräusche und die Gespräche da hinten. Wo ich bist bin du? Draußen, deswegen. Ja, wo draußen? Auf der Straße? Ja, ja, von der Haustür. Dann geh doch mal irgendwie so in die Seite. Das ja, warte, ich bin ja schon auf dem Weg, deswegen. Sehr gut. Okay, also er hat dich geschlagen, es gab Streitereien, da hast du ihn rausgeschmissen. Ja, genau. Das heißt, jetzt ist die Ehe schon am Ende? Ja, ich habe schon die Scheidung eingeschlossen. Eingereicht? April. Ja. Und weil ich selber gemerkt habe, es war, warum, weshalb ich geheiratet habe auch. Und da geht mir halt schon, ich habe zum, sag ich mal, auch die Unterstützung zwischen meinen Eltern. Bitte? Ich habe mich verstanden. Die Unterstützung von meinen Eltern halt. Hast du? Aber ich kann schon mit denen drüber reden, aber abends halt, wenn ich alleine bin in der Wohnung, also in unsere Wohnung. Mhm. Kommen mir schon die Gedanken hoch, was passiert ist und Was passiert denn jetzt? Ja, wie soll ich erklären? Da kommen mir die Gedanken hoch, was damals passiert ist. Was ist denn da konkret passiert? Also, ich war da, also in Kurzfassung, ich war damals mit einer Freundin weg. Mhm. Wir wollten halt einen Mädelabend machen. Mhm. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich eine 2, 3 Stunden weg bin, mehr auch wieder nicht. Mhm. Das war halt in Mitte des Monats, war da halt jetzt nicht so viel Geld da. Du musst irgendwie den Hörer anders halten, denn ich kann dich so schlecht verstehen. Also du besser? Wir versuchen das mal. Ihr wart weg und habt einen Mädelabend gemacht. Genau, genau. Ja. Und da war halt, wie gesagt, Mitte des Monats war halt auch eben nicht Geld dabei gewesen. Und ja. Und ich kam nach Hause und habe gefragt, wie es war. Und dann habe ich ihm halt erzählt, wie es war. Ja, und dann lagen wir halt in unser Schlafzimmer. Ja, und wir wollten halt miteinander schlafen. Und dann habe ich erstmal eine gedeutscht von ihm bekommen. Mhm. Und dann ist das halt alles nach der Ehe, wo wir verheiratet wurden. Nach 3 Wochen hat er sich ja verändert. Also, Moment mal, er hat dich dann geschlagen an dem Abend? Genau. Hat er dich sehr heftig geschlagen? Ja, also in der im Bereich von Intimbereich auch. Im Intimbereich hat er dich hat dich dorthin geschlagen? Ja, genau. Warum hat er dich geschlagen? Ja, ich weiß es halt bis jetzt noch nicht. Aber du hast doch eine Vermutung. Ja, ich war auch halt beim Arzt gewesen. Das war jetzt am 18. Mai. Hm. Nein. Und beim Frauenarzt war das gewesen. Und durch diese heftigen Schlägen kann ich halt bei 70% nicht schwanger werden. Mhm. Also wenn ich jetzt halt eine neue Beziehung eingehen würde, verstehe. Würde ich halt nicht schwanger werden. Ja. Oder dennoch, jetzt noch mal meine Frage. Warum hat er das getan? Ja, ich weiß es nicht. Durch Eifersucht oder... Aber du warst nur mit ein paar Mädels unterwegs gewesen. Ja, genau. Und er hatte dem auch zugestimmt. Ja, genau. Ich habe ihn vorher gefragt, weil die haben gefragt, ob er mitkommen würde. Genau. Und dann kamst du nach Hause und dann hat er gefragt, wie war's? Ja. Und dann hast du gesagt, was hast du gesagt? Ich habe ihm gesagt, wie es war. Ja, wie war's denn? War schön. War schön, halt. Mhm. War lustig. Wie, und dann so ganz unvermittelt schlägt er dir an die Gebärmutter? Ja. Aber er muss doch irgendwas vorher gesagt haben. Nee, hat er nicht. Das war so komisch. Vor der Eheschließung habe ich mit meinem Stiefvater ein Gespräch gehabt. Mein Stiefvater ist halt eine Person, der kann niemandem jemand zeigen, dass er weinen kann. Jenny, ich habe es nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Sag's nochmal. Mein Stiefvater, mit dem hatte ich ein Gespräch gehabt. Ja. Und der ist so ein Mensch, der kann mit jemandem, also die Tränen zeigen nur zu meiner Mutter. Ja. Und das war der erste Abend, wo er vor mir geweint hat. Der Stiefvater? Ja, mein Papa. Ja. Und Oh, war der Abend. Ich könnte jetzt schon wieder weinen. Weil er so vor mir geweint hat. Ja. Und er hat zu mir gesagt, ich habe Angst um dich. Ja. Hat er das damals gesagt, nachdem das passiert ist, oder hat er das jetzt gesagt? Also damals vor der Eheschließung, also mit den Schlägereien waren das damals gewesen, wo wir schon verheiratet waren. Also hat er schon so ein gewisses Gefühl, dass mit dem Typ was nicht stimmt? Ja, genau. Er hat schon damals gesagt, sei mir nicht böse, aber ich habe da schon ein Gefühl, also im Ruin, dass es irgendwie nicht gut geht. Jetzt hast du die Scheidung eingereicht und hast ihn rausgeschmissen. Ja, genau, schon länger. Kann man denn so einen Typ, der offensichtlich so gewalttätig ist, dass er einer jungen Frau in die Gebärmutter schlägt, kann man den so einfach rausschmeißen? Hat der sich das gefallen lassen? Ich habe ihn halt durch meine, also rausgeschmissen. Ich habe mich danach direkt informiert. Die Polizei sagte damals mir, es war halt aus Notwehr. Er ist auch halt freiwillig herausgegangen, weil er Das meine ich. Hat er das so mitgemacht oder hat er großes Theater nochmal gemacht und hat dich nochmal angegriffen? Nein. Seitdem er nicht mehr hier wohnt, nicht mehr. Ich hatte, wie gesagt, 2 Droh-E-Mails bekommen. Also nochmal gefragt. Er ging ganz normal raus aus der Wohnung. Es gab keinen neuen und nochmaligen Streit. Nein, nur halt die Droh-E-Mails, wo ich ihn damals bekommen habe. In den ersten E-Mails, da hatte ich halt mit meinem besten Kumpel Kontakt. Der ist so gesehen wie mein bester Bruder, also wie ein Bruder zu mir. Hat er geschrieben, du gehörst zu mir, nicht zum anderen. Hast du denn heute auch weiter Angst vor deinem Mann? Ja, habe ich. Ja, lauert der dir denn zum Beispiel schon mal auf? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er halt, wie gesagt, bei seiner Mutter wohnt. Also es sind ungefähr 50 Kilometer. Wohnt in den Rhein-Sieg-Kreis, also Troisdorf, Siegburg-Raum. Und ja. Aber es gab jetzt nach diesen Mails damals nicht nochmal eine Bedrohung? Na doch, es gab noch eine. Das war am Karfreitag gewesen. Und ich war oben in meiner Wohnung. Und meine Eltern hatten Besuch gehabt und ja, ich bin halt jünger, unter Älteren, sag ich mal so Anfang 40, kann man halt sich bei Jüngeren nicht so wirklich unterhalten, sag ich mal. Da habe ich gesagt, dann lasse ich die mal unter sich und unerwartet kriegte ich Besuch von ihm und meiner noch Schwiegermutter. Und es hat bei mir schon geklingelt und ja, hat er dann am diesem Telefonapparat, also kam die Schwiegermutter mit ihm dann zu dir in die Wohnung? Ja, vor der Wohnung. Vor der Wohnung. Und wie lief das da ab? Ja, dann sind wir halt, wie gesagt, unten in der Waschkeller, weil er ein paar Anziehsachen mitnehmen wollte. Selbstverständlich auch. Und da sagte ich nur zu meiner Schwiegermutter, du bleibst aus meiner Haus, also aus der Wohnung. Und er sagte, nein, bevor mein Sohn wieder geschlagen wird. Ich habe schon nur angeguckt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben sollte, hat die Schwiegermutter unterstellt, du hättest den Sohn geschlagen, nicht der ja, Sohn genau. dich. Genau. Also de facto, wir halten mal fest, du bist im Moment in einer sehr wackeligen Situation und auch sehr, sehr angeschlagen, seelisch. Ja, genau. Und hast auch Angst vor dem, was da vielleicht noch auf dich zukommen könnte, ja, von Seiten von ihm. Ich hatte jetzt am Samstag gewesen, also jetzt vor einer Woche ungefähr, hatte ich einen Termin bei meiner Rechtsanwältin gehabt, weil davor kam ein Brief von einem Rechtsanwalt von meinem Noch-Ehemann. Und ich hatte damals einen Partnervertrag gemacht, also Handy. Ich mache folgenden Vorschlag, Jenny. Das sind jetzt so Details, die besprechen wir mal in Ruhe im Hintergrund. Ja. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und wir rufen dich sofort wieder an und klären das mal im Hintergrund ab und wir versuchen dir natürlich auch im Rahmen dessen, was wir hier leisten können, dir zu helfen. Einverstanden? Ja. Ja, dann hoffe ich sehr, dass wir dir helfen können und du legst schnell auf und wir melden uns gleich. Ja, okay. Alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Viele Grüße an alle. Sehr gerne. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Christian und der ist 26. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Domian. Christian, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht es um das Thema Familie. Ja. Und ich habe vor kurzem meinen Vater nach 22 Jahren kennengelernt. Nach 22 Jahren? Genau. Das heißt, also, du bist im Heim oder bei... Nein. Ich habe bei meinen Großeltern gewohnt. Mhm. Oder bis zum 12. Jahr habe ich bei meiner, so im Wechsel zwischen Großeltern und Mutter halt gewohnt, weil meine Mutter halt am Wochentag am Arbeiten war. Ja. Und die ist dann, als ich 12 Jahre alt war, an Leukämie gestorben. Mhm. Ja. Mhm. Und er hat halt woanders gewohnt. Ne? Also die haben seit meinem vierten Lebensjahr getrennt gewohnt. Ne? Ja, und hat sich auch nie um dich gekümmert? Nö, bis dahin nicht. Nein, also du hast ihn nicht. Nie gesehen. Du hast ihn dann, wie gesagt, nie gesehen? Nee. Habe ich nicht. Das Einzige, was ich von ihm mal mitbekommen habe, ist, da hat er mir zur Beerdigung eine Trauerkarte geschickt. Mhm. Und das war es bis dahin auch. Ne? Oder wie hat dir denn deine Mutter erklärt, dass sich dein Vater irgendwie nie meldet bei dir? Ja gut, das war nie wirklich Thema bei uns gewesen früher. Ne? Also ich hab nicht oft mit ihr drüber gesprochen. Ne? Ja, ja. Und der Kontakt, der ist halt dadurch entstanden, dass ich habe Halbgeschwister, ne? Und dass die haben sich im Oktober vergangenen Jahres haben die sich über Facebook bei mir gemeldet. Die haben mich sozusagen gesucht. Die wussten und von dir. Die wussten von dir. Du wusstest von denen nichts. Doch, ich wusste von denen. Ah ja. Das war halt damals so eine Geschichte gewesen. Ich habe mal Geburtsurkunden von ihnen gekriegt, weil es ab meinem 18. Lebensjahr, da habe ich halt weiterführende Schule gemacht und da ging es halt um Unterhalt und so ein Zeug. Ne? Aber das okay. Ist jetzt die haben, so die wichtig, haben ja? dich auf jeden Fall dann angeschrieben. Ja, genau. Ja. Und dann, wie ging es weiter? Ja, dann ging es halt so weiter. Dann habe ich mich mit ihnen nach und nach getroffen und habe sie ja dann halt auch kennengelernt. Und wie so. Viele sind das? Das sind insgesamt 6 Stück. Sechs Halbgeschwister? Ja. Das ist ja eine Sensation. Alles Mädchen. Alles Mädchen? Im Alter von? Bis? Die Jüngsten, die sind jetzt 8 geworden und die Älteste, die ist 21. Ja. So, genau. Dann hast du dich mit denen getroffen und hast dich wahrscheinlich dann auch über den Vater unterhalten. Ja, klar. Was haben die über den Vater erzählt? Ja gut, ich habe halt mit einer Halbschwester habe ich besonders guten Kontakt eigentlich und mit ihr habe ich halt auch im Großen und Ganzen über das Thema Vater gesprochen. Ja, ja. Und sie haben halt gesagt, dass ihm das alles total leid tun würde und dass er mich anscheinend genauso lieb haben würde wie sie auch. Ja. Bloß es fällt mir schwer, es zu glauben. Ne, weil ich halt auch die ganzen Jahre nichts von ihm gehört habe. Ne? Mhm. Wie ist denn der Stand der Dinge ganz aktuell heute? Du hast ihn bis heute noch nicht gesehen. Doch, ich habe ihn gesehen. Das war also die erste Begegnung, das war eigentlich purer Zufall. Ich habe das so gemacht, also Schwestern nach und nach getroffen. Bei der zweiten haben wir uns getroffen und die habe ich dann nach Hause gefahren. Ne? Mhm. Also ich bin dann halt quasi mit dem Auto vor sein Haus angehalten und dann stand er auf einmal da. Ja? Das muss ja ein besonderer Moment gewesen sein. Ja, ich wollte, er hat zwar halt die Beifahrertür aufgemacht, mir die Hand gereicht, ne? Ich hatte ja ursprünglich vor, einfach die Schwester abzuladen und weiterzufahren. Aber du hast ihn schon erkannt? Oder hat sie gesagt? Hat sie gesagt, das ist er? Ja klar, es war ja anzunehmen, dass er das ist. Ja. Wenn er dann die Tür aufmacht und mir dann die Hand reicht und dann habe ich mir gedacht, ach komm, steigst du aus, jetzt kannst du auch nicht mehr wegfahren. Ne? Und wie war das dann, so das Gespräch? Das war, ja, also unbeschreiblich. Also das kann man gar nicht so wirklich in Worte fassen. Ne? Also unbeschreiblich gut. Oder beeindruckend. Ja, beeindruckend, genau. Das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung dafür. Ne? Dieser erste Handschlag liegt jetzt, was hast du gesagt, wie lange zurück? Das war Mitte April gewesen. Ja, ja. Ne? So, hier sind ein paar Wochen vergangen. Habt ihr euch denn inzwischen mal intensiv auch mal alleine getroffen? Das steht noch an. Das kommt alles noch. Ne? Also, ja. Also wir haben uns zwischendurch zwar schon mal wieder getroffen und so, ne? Aber das wirklich das intensive, das klärende Gespräch unter vier Augen, das wird halt noch kommen. Ne? Also, das heißt, im Klartext, du weißt noch nicht, warum er dich damals alleine gelassen hat. Als Kind. Meinst du jetzt im Alter von 4 Jahren oder wie? Nee, ich gehe mal davon aus, dass deine Eltern sich da getrennt haben. Ja, ja, genau. Aber danach hat er dich alleine gelassen. Er hat sich ja nicht um dich gekümmert. Genau. Und das weißt du noch nicht, warum? Das weiß ich noch nicht. Also wir haben zwar zwischendurch auch einen Briefkontakt gehabt und da hat er mir das so in groben Zügen so beschrieben, dass er damals irgendwie falsche Prioritäten gesetzt hat. Er hat halt ziemlich viel Geld ausgegeben, was er im Grunde genommen gar nicht hatte. Er hat halt Kredite aufgenommen und alles. Ne? Hat statt sich um eine Familie zu kümmern, hat er es lieber für Autos rausgeschmissen. Ne? Hm. Naja, das muss er mal noch ein bisschen besser erklären. Ne? Das reicht noch nicht aus. Ja, ja, klar. Mhm. Sicher. Ja. Offensichtlich ist er ja kinderlieb, wenn er so viele Kinder hat. Und sind die Kinder denn mit ihrem Vater zufrieden? Ja, anscheinend schon. Die Mädchen. Haben halt ja, ja, klar, sind sie. Und sie ist halt ihr Vater, er ist zu denen wie ein ganz gewöhnlicher anderer Vater halt auch. Ne? Weißt du denn, warum deine Eltern sich damals getrennt haben? Das kann sein. Also meine Großeltern, die haben ihm, also er hat ja damals auch Schulden gehabt und er hat ihnen auch damals angeboten, einen Teil der Schulden zu übernehmen unter der Bedingung, dass er das bei meinem Opa, bei meinem Großvater abarbeitet. Ne? Mhm. Okay, also die Frage war gewesen, warum deine Eltern sich getrennt haben? Ja, nicht wirklich. Ne? Also meine Großeltern, die haben also eine schlechte Meinung über ihn und wie gesagt, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Also ich weiß es nicht wirklich, ich kann es nur erahnen. Ja, also ne? Umso besser, dass jetzt der Kontakt besteht und du dich dann ganz intensiv mit ihm unterhalten kannst und diese Fragen eben dann auch stellen kannst. Genau, ja. Genau. Das ist ja schon eine interessante Entwicklung in deinem Leben. Mit einem Schlag eine ganze dicke Handvoll Schwestern dazu bekommen. Ja. Und der Vater ist da. Und haben wir mal die Hoffnung, dass sich das richtig gut einrenkt, dann ist da jetzt ein ganz neuer Familienzweig hinzugekommen. Mhm. Ne? Ja. Ja. Mhm. Super, Christian. Gratulation. Dann hoffe ich wirklich sehr, dass du ein gutes Einvernehmen findest mit deinem Vater und dass ihr euch gut verstehen werdet. Ja, ich hoffe es doch mal. Ne? Ja. Weil, wie gesagt, also ich weiß auch nicht wirklich, wie ich damit jetzt momentan auch umgehen soll. Ne? Ich meine, die ganze Zeit ist dazwischen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Wut empfinden soll oder sagen soll, jawohl, es ist jetzt soweit gekommen, dass mein Vater aufgetaucht ist. Ne? Naja, die Wut löst sich vielleicht schon sehr schnell auf, wenn du mal mit ihm richtig alles besprichst und alle Fragen, die sich da angestaut haben bei dir im Laufe der Jahre, auf den Tisch legst und mal sehen, was er sagt. Vielleicht ist es ja so überzeugend, dass all die Schatten, die in der Vergangenheit da aufgezogen sind, dann sich verflüchtigen. Kann ja sein. Das kann sein, ja. Also ich würde da jetzt, in der jetzigen Situation, würde ich da auch sehr offensiv rangehen. Denn nun hast du ihn. Und also meinst du jetzt so richtig auch Tacheles reden? Ja, ich würde alles fragen, was ich fragen will und was mich bewegt hat die ganzen Jahre. Alles. Ich würde da jetzt keine Tabus aufbauen oder das umschleicht man das Thema. Nee, jetzt musst du wirklich alles reden. Ich glaube, nur dann hast du oder habt ihr auch die Chance, dass das eine gute Beziehung wird miteinander. Mhm. Ne? Also geh mal in diesem Sinne vor. Ja. Christian, alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Ne? Könnte ich vielleicht ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, vielen Dank. Tschüss, Christian, ja, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, 1:40 Uhr gleich. Und hier ist Sandra und Sandra ist 30 Jahre alt. Hallo, Sandra. Hallo. Sandra, was geht's bei dir? Ich war heute Abend mit meinem Bruder und meiner Schwägerin in Spee bei Dinner in the Dark. Dinner in the Dark? Ja. In einem dunklen Restaurant oder was? Finster, nichts, da ist gar nichts. In einem finster Restaurant, ja. Ja, genau. Aha. Kennst du das? Warst du das? Nein, ich war da noch nie, aber ich kenne es und wir haben hier, glaube ich, in der Sendung auch schon mal drüber gesprochen. Ja, das ist einfach nur, es war krass. Also, weil meine Schwägerin in Spee, die ist auch Orthoptistin. Was ist die? Orthopistin. Orthopistin? Orthopistin. Diplomierte. Ja. Was ist das? Die macht Sehschule für Kinder. Ah. Also ja, und sie hat natürlich auch gerade über blinde Kinder haben wir uns dann heute unterhalten. Und allein dieses, dass dein Kellner deine rechte Hand dort ist, das ist so interessant. Und du bist hilflos. Mhm. Also vielleicht erklären wir es nochmal für die Leute, die es nicht kennen. Also das ist ein Restaurant, hier in Köln gibt es sowas auch, ja. Wo man wie in der Dunkelkammer sitzt. Das ist komplett absolut schwarz. Ist schwarz. Ich hätte es mir nicht vorstellen können. Man sieht gar nichts. Kein Schlafzimmer. Nein. Ja. Ja. Und da isst man dann, und ich frage mich, ich habe das noch nie gemacht und ich will es auch nicht machen. Mich interessiert das eigentlich nicht, das zu tun. Ja. Wie trifft man das Essen mit der Gabel? Die linke Hand war heute sowas von versaut. Ganz einfach. Nein, also das war wirklich so, weil ich hatte jetzt halt ein Menü unter 7, durfte ich auswählen, habe dann eins gewählt, es war bei mir Fisch, es war bei meiner Schwägerin Geflügel, bei meinem Bruder war es Schwein. Ja, stopp, da geht's ja schon los. Ich konnte es auswählen. Wie wählt man ein Menü in einem komplett dunklen Zimmer aus? Die Chance hatten wir vorher, du kommst da rein, hast nette Menschen, allein, dass die blinden Kellner schon um dich rumwirbeln, weil sie ja immer aus der Dunkelkammer rauskommen, durch Zwischentüren, wie bei, weiß ich nicht, ne, Big Brother oder so, total irre. Und teilweise erkennst du gar nicht, dass sie blind sind. Mhm. Die gehen ja ihre Wege. Und du hast eine Karte, einfach nur, was willst du? Ne? Es gibt 7 Menüs und Achso, die Kellner erzählen quasi die Karte. Nee, oder? Gar nicht. Du kannst vorher nur, du hast ein Thema. Du hast wir hatten 3 Gänge. Mhm. Du hast einfach ein Thema. Wild, Rind, Fleisch, Geflügel, Fisch. Achso, und dann fragt man, welches Thema möchten Sie? Welches, genau. Und ich habe gedacht, Fisch. Mhm. Mhm. Und unter anderem. Und dann fragt er halt nur, ja, wie viele Personen seid ihr? Ja, 3. Seid ihr komplett? Jawohl. Mhm. Arme auf die Schultern, Zwischenraum, Tür hinter dir zu. Mhm. Und dann kriegst du Angst. Also hatte ich. Ach so, dieses Gespräch hat noch nicht stattgefunden, während ihr gesessen habt. Nee, das war vorher. Ach so. Anmeldung, und dann gehst du mit dem blinden Kellner rein in die Zwischentür. Ja. Und dann, hallo, du, ne? Ja, alles klar. Wenn man da reingeht, hört man doch schon irgendwie Geräusche oder Gespräche. Ja, dazwischen kann man gar nichts. Und dann sagt er Hände auf die Schultern, Polonaise. Aha. Und dann macht er den Raum auf. Und dann, es ist wie in einem Tonstudio. Es ist so Teppiche an den Wänden gefühlt, überall Teppich. Es ist ein Gemurmel, es ist ein Gerappel, es ist ein Geklingel, es ist ein, da fällt was um und hier fällt was um, ein Gekicher, da wieder Ruhe. Also man merkt schon, dass da viele Leute sind und dass da Gewusel ist und die sprechen ja auch miteinander. Ja, ja. Deswegen, und dann ist das Gehör als erstes natürlich nur da und das Vertrauen auf diesen Kellner, den du vor 3 Sekunden kennengelernt hast. Ja. Juhu. Und total komisch. Und dann bist du irgendwann dann irgendwo und dann sagt er so, dann geh mal weiter nach rechts, da ist dein Stuhl. Hell? Ja, okay, dann war es irgendwie meine. Ich habe es dann doch getroffen sofort, meine Schwägerin nicht, die saß halb neben dem Stuhl. Und dann sitzt du da erstmal. Und wartet, bis das erste Essen oder das erste Getränk kommt. Und der Puls mal ein bisschen runtergeht, weil du sitzt in kompletter Dunkelheit, was ich noch nie in meinem Leben hatte. Mhm. Noch nie. Und denkst erst, okay, ich will raus. Ja, zum Beispiel, was ist, wenn man raus will? Man kann sofort einfach nur, sofort ist jemand da. Und der führt dich dann raus. Es könnte ja sein, dass man in Panik gerät, es könnte auch sein, dass man zur Toilette muss. Also zur Toilette mussten echt viele. In Panik ist an dem Abend so halb eine geraten. Die wurde einmal rausgeführt und dann ein bisschen akklimatisieren. Mhm. Möchtest du noch mal rein? Ich weiß gar nicht, ob sie wieder reinkam, weil dieses Dumpfe, es ist so dumpf, es ist total irre. Ich meine, man könnte ja mal kurz mal ein Feuerzeug anmachen. Was dann? Was wäre dann? Nee, vorher, also Handtasche weg, alles weg. Aha. Ich habe noch frech gefragt, lass mich ausziehen. Musste ich nicht. Aber zum Beispiel, wenn du dann dein Mobiltelefon dabei hast, auch wenn du es auf lautlos stehen hast, es blinkt auf und es gibt Licht. Und das darf nicht. Das darf auch nicht? Auch sogar deine Armbanduhr wird dir abgenommen. Mhm. Die könnte dieses so florierende Licht oder so, ne, alles wird dir abgenommen. Mhm. Davon ab, mein Bruder hatte sein Handy in der Hosentasche, weil die am Kind aber es gibt kein Licht. Mhm. Nichts. So, dann kam irgendwann das Essen und das stelle ich mir dann wirklich sehr schwer vor, wenn man im Dunkeln und man stochert da rum und also es gibt auch ein bisschen Sauerei wahrscheinlich, ne? totale Sauerei. Das Witzige ist ja, du weißt ja gar nicht, der Kellner, der nennt sich auf jeden Fall sofort, darf ich eure Vornamen wissen, natürlich. Ist ja doof, ne? Wenn er sich noch irgendwie Nachnamen merken müsste, weil jeder Kellner bedient irgendwie circa 3 Tische, habe ich so vom Gehör mitbekommen. Irre. Und dann weißt du nicht, von welcher Richtung kommt er. Ja, ja. Aber macht das denn dann Spaß, wenn man dann so eine Sauerei in den Händen hat und man bekleckert sich vielleicht und man, gerade wenn man Fisch isst, dann sieht man nicht, ob wo eine Gräte ist und... Ja, habe ich nachgefragt. Gräten gibt's generell nicht und das Einzige ist, du konzentrierst dich sehr, sehr schnell innerhalb von 5 Minuten auf, nicht auf die Grobmotorik, die jeder sehende Mensch hat. Grobmotoriker. Achso, ja. Und dann bist du einfach feinfühliger, einfach nur in der Art und Weise, dich zu bewegen und nicht dieses so gib her, ne? Was du immer machst beim Kellner. So, jo, komm, ich geb dir mal in den Teller. Nee. Wie kam denn überhaupt die Idee zustande, da hinzugehen? Die Idee war ein Geschenk und das war im Sinne aber auch, dass halt meine Schwiegerin halt Orthopistin ist und dieses blinde Kinder, sie hat zum Beispiel halt einen kleinen Kunden, der ist 3 Jahre alt, der kommt immer wieder aus dem Kindergarten, der hat ein Glasauge. Das kennt man heute gar nicht mehr, das ist ja nur so eine Linse, die aufgesetzt wird. Und die sagt immer, da kommt die Mutter alle 3 Monate und sagt, können Sie mir nicht mal 2 Rezepte ausstellen? Und dann fragt meine Schwiegerin, warum denn? Ja, manchmal kommt er nach Hause und dann hat er halt sein Glasauge in der Hand, weil Kinder spielen im Sand und wühlen sich in den Augen rum und dann, ach, ist wieder rausgefallen. Oh ja, nimm's mal mit nach Hause, ne? Okay, aber wie kam jetzt eure Idee, dorthin zu gehen? Dass wir einfach mal wissen wollten, wie es ist, wenn du blind bist. Ah ja. Und das aber, wenn du erwachsen bist, weil, ist ja klar, mit 30, oh Gott, ich war heute total am Hintern, ne? Und würdest du dann nochmal hingehen? Ja. Aber es kam ein bisschen zögerlich. Was? Heute bin ich noch so davon beeindruckt, dass ich da echt erstmal drüber schlafen muss. Hat's denn wenigstens geschmeckt? Hat es wirklich, obwohl ich echt teilweise nicht wusste, hast du jetzt gerade Ei im Mund oder hast du jetzt gerade, ich bin überzeugt, es gab irgendwie geröstete Zwiebeln, aber ich habe nachher nicht nach Zwiebeln gestunken. Ja. Muss es was anderes gewesen sein. Was kostet denn da so ein Menü? Das kriegst du von 30 Euro bis 60 natürlich. Oh, ne? Das ist natürlich auch schon fett, ne? Ja, es kommt aber, wenn ich mir überlege, wie nett diese Menschen alle sind und was die alle mit dem machen und wie lange wir jetzt da echt dann im Endeffekt dann noch gesessen haben, hat sich das mehr als gelohnt. Also, es ist eine Selbsterfahrung, wie es, um als Sehender mal zu ermessen, was es bedeutet, komplett blind zu sein. Blind zu sein und dass du einfach mal die anderen Sinne, dass du es echt schaffst innerhalb von einer halben Stunde. Dass du es echt schaffst, dass du auf einmal mehr, du hörst so viel mehr, das ist so lustig, dass du dir echt über 5 Tische hinweg Witze erzählst. Das glaube ich, das glaube ich wirklich. Aber große Bedenken meinerseits wären dahingehend. Ich bin nun sehr hygienisch ausgerichtet. Ja. Ich kann nicht sehen, ob das alles sauber ist. Ich kann nicht sehen, was für ein Siff vielleicht unten auf dem Fußboden ist. Ich kann nicht sehen, ob das Glas richtig gespült ist, ob der Kellner die Hände gewaschen hat und so weiter. Das muss ich alles vertrauen. Das Einzige, was ich im Endeffekt dann, weil ich bin auch so ein Typ, das Einzige, was ich nachher eklig fand auf dem Rückweg, dass meine Hand bei ihm auf der Schulter liegen muss. Ja. Dass ich mir gedacht habe, wie viele Hände lagen da schon drauf. Ja. Und der muss sich doch eklig fühlen, dass er immer besitztes Finger auf seiner Schulter liegt. Okay, der hat ja, das ist ja okay, ist ja nur ein Hemd, aber ist ja trotzdem eklig, ne? Ja. Und aber ich bin ja auch, also der Boden, es war alles pickefein, weil ich gehe dann so mit meinen Schuhen und wenn da was geklebt hätte, hätte ich schon gedacht, bäh. Ne? Wenn sich jetzt einer doch mal einen üblen Scherz erlaubt und macht, hat dann vielleicht doch eine Taschenlampe mit reingeschmuggelt und wird die anmachen, was wäre dann? Das wäre mal echt ein genialer, aber ich glaube... Nein, wir wollen gar nicht die Leute auf die Idee bringen, das wäre gemein, das wäre wirklich gemein. Aber vorher gesprochen, habe ich mir sofort gesagt, ich so, komm, das hat doch jeder Dritte schon gemacht. Das wird den ganzen Zauber nehmen, diese das glaube ich auch, Energie. Ja. Und das wäre... Für manche eine Beruhigung, weil ich wollte auch verdammte Axt wissen, wie dieser olle Raum aussieht. Genau, vielleicht müsste der mal angestrichen werden oder so. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, in was für einer Grottenhütte man da rumsitzt. Aber wahrscheinlich ist es alles in Ordnung und das wird ja alles überprüft auch. Und wahrscheinlich waren da schon Journalisten schon bei Tage drin, haben sich das angeguckt. Also da kann man sicher ganz, ganz guter Dinge sein. Krass ist halt, das Bier ist umgekippt und der hat gewischt und ich bin so ein Handtyp auch und ich. Ne, wenn irgendwas klebt, da kriegt zack. Und das war generell nicht so. Ja. Und das war einfach nur, es war einfach nur faszinierend. Also dieses Erlebnis, nur auf sich allein gestellt und total hilflos zu sein in dem Sinne. Ja. Also. Sich auf Sünde verlassen war einfach nur... Sandra war heute im dunklen Essen, ne? So kann man sagen. Toll, ne? Lass es mal wirken, vielleicht gehst du nochmal hin. Ja. Schön, dass du uns davon erzählt hast, Sandra. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Dagmar und die ist 58. Guten Morgen, Dagmar. Hallo Domian, guten Morgen. Dagmar, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ich bin froh, mal endlich durchgekommen zu sein. Ja. Ja, ich habe ein ziemlich ungewöhnliches Problem, denke ich mal. Ich lese, aber das nicht in einem gesunden Maße. Du liest, aber nicht in einem gesunden Maße. Ja. Kann man überhaupt zu viel lesen? Ich weiß nicht, ob man kann, aber ich schon. Wie ist denn dein Leseverhalten? Erzähl es mal. Ich sag mal so, von 24 Stunden, also 15, 16 Stunden am Tag. Ach. Das belastet mich also sehr, weil das am Anfang, das kam also schleichend, ne? Das ist, irgendwie hat sich das so, ja, wie sag ich mal, beim Alkoholiker so peu à peu eingeschlichen. Und ich habe irgendwann gar nicht mehr realisiert. Und wie lange geht das jetzt schon so, dass du so Anderthalb Jahre. Generell sagt man ja immer, es ist toll, sage ich auch, toll, wenn man viel liest und man ist beschäftigt mit Lesen, viel besser als irgendwelche anderen, weiß ich jetzt immer, Fernsehen gucken oder irgendwelche Computerspiele machen. Was liest denn du immer? Hauptsächlich Krimis und Thriller. Krimis und Thriller. Bist du eine Schnellleserin? Nein, das eigentlich nicht. Ich lese nur eins nach dem anderen. Also sobald ich eins aus habe, kommt das nächste. Aber das geht doch tierisch ins Geld. Nein, nein. Das ist ja eben das Gute daran. Ich bin zwar arbeitslos, aber hier bei uns, wo ich wohne, wir haben eine Bibliothek, da bekommen wir einen Ausweis und da können wir kostenlos Bücher ausleihen. Stadtbücherei, sowas. Ja. In der Richtung. Nee, sonst könnte ich mir das nicht leisten. Ja, das heißt, du bist arbeitslos, sonst ging es ja auch gar nicht. Wenn du arbeiten müsstest, dann schaffst du denn mal so eben deinen Haushalt noch zwischendurch? Ja, da fängt's an, ne? Das ist, was heißt das? Ich sag jetzt mal ja. Es also müsste mal gewischt werden, sagen wir so. Ja, ich tue, was ich tun muss, aber also es muss schnell gehen und Dann empfinde ich das ja als sehr große Ehre, dass du eine Radio-Fernsehsendung guckst und hörst und sogar jetzt mit mir sprichst. Ja, ich gucke deine Sendung schon sehr lange, muss ich dazu sagen. Und ich verfolge die auch. Dann liest du dann nicht. Lese ich nicht. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das alles. Hat das beunruhigt denn, mich. Ja, wenn dich das beunruhigt und wenn es so gravierend ist, dann ist das natürlich auch schon bedenklich. Hast du den Eindruck, dass dich das von anderen Leuten isoliert hat auch? Nein, das nicht. Ja, aber wenn du aber jeden Tag 16 Stunden liest oder so, dann hast du doch keine Zeit für andere Menschen. Nein. Das stimmt. Aber das stört mich auch eigentlich so gar nicht, weil ich habe eigentlich einen sehr kleinen Bekanntenkreis. Ja. Von meiner Familie ist keiner mehr und ich habe zwei Freundinnen, mit einer telefoniere ich regelmäßig. Mhm. Jeden Tag. Kein Freund? Nein. Kein Mann? Keine Kinder? Nein. Nein? Mhm. Das ist wirklich, es ist wirklich interessant. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand lesesüchtig ist. Ja, das hat mir dein Redakteur oder wer das da war auch gesagt. Das wäre das erste Mal, dass er davon hört. Absolut. Mhm. Ich denke mal, das ist auch ungewöhnlich. Und ich weiß auch gar nicht... Na gut, aber wenn du schon das Gefühl hast, das ist irgendwie zu viel, dann könntest du ja sagen, okay, es ist schönes Wetter draußen, jetzt lege ich das Buch zur Seite und mache mal eine Stunde einen guten, netten Spaziergang. Das tue ich. Das tust du. Ja, ich gehe nachmittags also grundsätzlich ein bisschen spazieren, aber sobald ich zu Hause bin, das Erste ist, ich habe das Buch wieder in der Hand. Und es ist auch so, das muss ich auch noch dazu sagen, wenn ich jetzt mal Besorgungen zu machen habe oder einkaufen gehe oder muss zum Ämtern oder was und ich merke unterwegs, mir bricht der Schweiß aus, mir wird schlecht. Mhm. Also das heißt, ich muss nach Hause, ich muss weiterlesen, ne? Mhm. Da wird mir wird richtig übel, wenn ich daran denke. Also ich muss dann schnell nach Hause und muss lesen. Das ist in der Tat bedenklich, wenn man schon Schweißausbrüche bekommt, nur weil man mal eine Weile nicht lesen kann. Und wenn ich hier kein Buch im Vorrat habe, macht mich das noch mehr nervös. Ne? Mhm. Ich bin also grundsätzlich einmal in der Woche in der Bibliothek, um mir Vorrat zu holen. Die kennen dich natürlich da schon, die Leute. Ja, und ja, klar. Du hast ja wahrscheinlich die ganze kleine Stadtbibliothek da schon durch, oder? Könnte man so sagen, ja. Vor allem, wenn du dich hauptsächlich auf dieses Genre spezialisiert hast, was du gerade genannt hast. Ich habe auch in der letzten Zeit große Schwierigkeiten, wieder was zu finden, ne? Ja. Ich meine, obwohl wir eine große Bibliothek haben, aber ja gut, ich nehme dann auch immer mehrere mit und dann ist auch schon mal ein oder zwei Bücher dazwischen, die mich nicht interessiert. Und ich finde, es wird einem dadurch ja auch leicht gemacht. Man, es gefällt einem nicht zu und weg. Hast du denn einen Lieblingsautor? Bitte? Hast du einen Lieblingsautor? Ja, ich habe mehrere, ja. Ja, sag mal, sag mal. Simon Beckett. Ja. James Patterson. Ja. Ja, und dann von den Frauen noch, ja, Patricia Cornwell oder sowas, Charlotte Link, so in der Richtung. Ja. Ja, jetzt könnte man ja sagen, letztendlich ist es ja wirklich gut, dass du eine tolle Freizeitbeschäftigung hast. Ja. Versuch's doch nochmal zu erklären, warum du das eigentlich nicht gut findest. Ja, aus dem einfachen Grunde, weil es hat mich einfach im Griff. Es hat mich irgendwie, weil es eine Abhängigkeit ist. Ja. Weil es eine Sucht geworden ist. Eine totale Abhängigkeit, genau. Ja, du kannst nicht mehr frei entscheiden, welches Buch du liest, sondern die Bücher entscheiden über dich. Ja. Mhm. Das ist es. Genau so ist das. Also egal welches Buch es ist, je spannender, umso schlimmer ist es. Und die Bücher beherrschen mich. Und ich habe überhaupt keine Entscheidungsgewalt. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen dumm, aber... Naja, aber so grob, um es zu verstehen, so kann man es, glaube ich, dann sagen. Ja. Ja. Bist du denn sonst so mit deinem Leben eher unzufrieden? Nein. Nein. Ich nicht. Nein, das ist ja das Komische. Ich bin überhaupt nicht unzufrieden. Ich fühle mich auch nicht... irgendwo ins Abseits oder ich bin auch nicht depressiv oder sonst irgendwas. Denn zum ersten Mal könnte man ja denken, das ist ein Handeln oder eine Handlung, um irgendetwas zu überdecken. Nein. Das ist nicht der Fall. Nein. Nein. Da habe ich mich mit meiner Freundin auch schon eine ganze Zeit lang drüber unterhalten. Ich habe auch keinen Frust oder irgendwie sowas. Und sie war auch diejenige, die mich dazu überredet hat zu lesen, weil ich konnte vor anderthalb Jahren noch nicht mal das Wort Buch ausstehen. Das wollte ich gerade fragen, ob du früher generell denn auch schon gerne gelesen hast. Nein. Überhaupt nicht gelesen. Ja, also ich hasse Bücher. Hat das mit der Arbeitslosigkeit was zu tun? Fängt es da irgendwie an? Nein, auch nicht. Ich bin ja schon seit 11 Jahren arbeitslos. Wie lange warst du nicht mehr verliebt? Oh, die Frage kommt jetzt überraschend. Ja, auf jeden Fall schon ziemlich lange. Etliche Jahre. Ich denke gerade mal so, wenn du dich jetzt verlieben würdest, wären dann die Bücher immer noch so wichtig? Ich möchte mich aber gar nicht verlieben. Ach, du möchtest gar nicht mehr verlieben? Nee. Du bist glückliche Single, Frau. Ja, ja, kann man so sagen. Nee, also das Thema ist für mich abgeschlossen. Ehrlich, abgeschlossen? Ja. Ach, wie kommt das? Du bist erst 58. Ja, aber nee, ich möchte, nee, das möchte ich nicht. Keine Interesse mehr an Erotik, Sexualität und Schmetterlingen im Bauch und sowas? Nee, nicht wirklich. Haben wir alles gehabt, brauchen wir nicht mehr. Ja, habe ich. Ja, ungefähr, ja. Mensch, Dagmar, ja, das ist wirklich ein ganz, ganz ungewöhnlicher Fall. Ein ganz ungewöhnlicher. Ja, deswegen wollte ich jetzt gerne mal wissen, was mal deinen Rat hören und was man vielleicht da machen könnte. Ich weiß selber, dass ich, vom Bauch her weiß ich, dass ich das so nicht weitermachen kann. Hast du denn schon, was man immer so überlegen sollte, wenn man in irgendeiner Sucht drin ist, was hast du selbst schon versucht zu unternehmen, um so peu à peu vielleicht ein bisschen wegzukommen? Ich hab's mal 2 Tage versucht. Da hast du ganz abgesetzt? Ja. Und wie erging es dir da? Ehrlich gesagt schlecht. Was heißt genau schlecht? Ja, mir war nicht gut und ich meine, das Buch lag vor mir, ich habe sie liegen und es hat mich irgendwie immer... Mhm. Nun musst du ja vielleicht nicht gleich die Radikalmethode auswählen, dass du gar nicht mehr liest. Das wäre schon viel gewonnen, wenn du einfach sagst, heute lese ich mal nur 5 Stunden, was ja auch schon viel ist. Ja. Und organisiere mir meinen Tag so, dass die restliche Zeit, da besuche ich jemanden, dann gehe ich ins Kino oder ich weiß nicht, irgendwas, wo du auf jeden Fall nicht lesen müsstest. Mhm. Das wäre doch zumindest mal so ein Training, wo du dich selbst mal testen könntest, ob du es schaffst. Mhm. Ich finde, alle Süchte kann man irgendwie auch so ein bisschen versuchen, eigenständig wegzutrainieren. Nichtsdestotrotz werden wir dich, die Sendung ist gleich rum, sehe ich gerade hier, werden wir dich gleich nochmal anrufen und mal im Hintergrund gemeinsam überlegen, okay? Oh ja, das wäre sehr. Liebe Dagmar, bis gleich. Ja. Tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Moritz Güldenring und morgen sind wir wieder da mit einer offenen Themensendung. Um 1 Uhr sind wir da, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.